genau von dir. Und du batst mich um 18 Küsse im Traum. Als ich erwachte, warst du nicht hier. Mein Schatz, lass mich wissen, träumtest du nicht auch vom Küssen? Oder wär es dir lieber, ich hätte nicht geträumt und wir hätten dies glatt versäumt. Und dann sah ich dich lächeln vorübergehen, aber du sahst woanders hin. Ja, du liefst einfach wortlos an mir vorbei, ging ich dir grad durch den Sinn. Mein Schatz, sage mir, wie steht es denn mit dir? Wenn ein Lächeln verschwunden, hättest du mich erblickt, oder wärest du gar entzückt? In meinem Traum sah ich dich dann im Regen stehen, meinen Schirm, ja, den gab ich dir. So beschützt vor jedem Regenguss, nahm ich dich gleich noch mit zu mir. Mein Schatz, sage mir, bist du nicht gerne hier? So trocken, schön, kuschelig und richtig nett, zusammen mit mir im Bett. Und ich träumte von 18 Schwänen heute Nacht und ein bisschen auch von dir. Und du warst mich um 18 Küsse im Traum, als ich erwachte, warst du nicht hier. Mein Schatz, lass mich wissen, träumtest du auch vom Küssen? Oder wär es dir lieber, ich hätte nicht geträumt und wir hätten dies glatt verstanden.